Das Beispiel der EU macht darüber hinaus deutlich, wie die Intervention des Staates die Überfischung sogar noch befördert und begünstigt. Fischereiflotten, die dafür verantwortlich und eigentlich dennoch unwirtschaftlich sind, werden von der EU subventioniert, damit sie mehr fischen, als überhaupt an Bedarf zu marktgerechten Preisen abgesetzt werden kann. Es sind die gleichen Politiker, die uns dann erzählen, dass es sich hierbei um Marktversagen handelt, die diese Subventionsschemata erfunden oder sich durch Lobbyisten beim Hummeressen haben aufschwatzen lassen. Betrachten wir das globale Klimathema, so können wir gleich mehrere bemerkenswerte Beobachtungen machen. Da ist zum einen die Frage der wissenschaftlichen Validität von Klimamodellen. Wenn man derart viel Wind um sein Anliegen macht wie die Klimabewegung und dabei auch so massiv in das Leben und die Freiheit der Menschen eingreifen will wie diese, dann sollte man in der Lage sein, dafür wissenschaftlich valide und gute Gründe vorzutragen. Es ist eigentlich indiskutabel, eine globale Politik mit derart einschneidenden Folgen für das Leben der Menschen zu fordern, eine Politik, die das Wachstum abwürgen und den Planeten deindustrialisieren und damit Milliarden Menschen zu fortgesetzter Armut verurteilen würde. Denn das Problem, das man damit zu lösen vorgibt, der menschengemachte Klimawandel, wurde nicht wissenschaftlich als existent bewiesen. Wenn diese Forderung nach einem wissenschaftlichen Beweis nicht erfüllt ist, dann kann man alle möglichen Arten von politischen Maßnahmen für die Lösung anderer, wahrgenommener oder auch nur erfundener Probleme verlangen. Ich möchte an dieser Stelle nicht wiederholen, was eine umfassende Forschung und Publikation zur Frage des menschengemachten Klimawandels durch CO2 an Einsichten zur Verfügung stellten, sondern hier nur auf die entsprechenden Publikationen verweisen. Ihr Studium macht deutlich, es gibt Klimawandel. Es gab ihn aber schon immer in der Geschichte des Planeten Erde. Die Frage, ob die derzeit beobachtbaren Veränderungen menschengemacht sind, ist derzeit nicht zu beantworten. Jedoch gibt es starke empirische Indizien, dass der Einfluss des Menschen auf das Klima minimal ist und nur einen sehr kleinen Erklärungsbeitrag zu den beobachteten Veränderungen beiträgt. Zudem sind selbst die Daten der postulierten Klimaveränderung fehlerhaft und mit größter Vorsicht zu genießen. Wir stochern also eher im Nebel. Dennoch kann man aus einer Betrachtung der Risiken zu der Auffassung gelangen, dass es keine gute Idee ist, die Atmosphäre mit CO2 aus menschlicher Produktion anzureichern. Es stellt sich dann die Frage, was der richtige Weg wäre, um die globalen Emissionen aus der Verbrennung fossiler Energien zu begrenzen oder zu kontrollieren. Und man darf dabei unterstellen, dass Wege, die eine kostengünstige Reduzierung der Emissionen ermöglichen, gegenüber solchen zu bevorzugen sind, die teuer und ineffizient sind. Damit kommen wir zu des Pudels Kern der gesamten Klimadebatte. Wie kann man in der Weise Eigentumsrechte schaffen, dass für alle ein Anreiz besteht, möglichst kosteneffizient Emissionen zu reduzieren? Hier lautet der Königsweg: Eigentumsrechte durch Handel mit Emissionszertifikaten.